Die Zeit macht nur vor dem Teufel Halt. Beobachtungen von Reinhard Kahl über Beschleunigung, Entschleunigung und die Entdeckung der Eigenzeit. Der Künstler Rolf Schneider hat eine Treppe gebaut. Er nennt sie Exponentialtreppe. Diese Treppe beginnt ganz kommod, so wie wir Treppen gewohnt sind, mit Stufen kleiner Höhe und mit breitem Tritt. Dann wird die Treppe steiler und der Tritt wird schmaler, immer steiler und immer schmaler. Und plötzlich ist man an einem Punkt, da wird die Treppe zur Wand. Im Musikalischen wäre das dann, wenn ich klatschen würde, von 1 bis 13 so. Möglichst beim ersten Klatscher schon das Ziel im Gefühl haben und dann nichts wie durch schnelle, zügige Tempi werden oft gelobt. In der klassischen Musik gab es einen ganz anderen Weg, zum Ziel zu kommen, nämlich der würde so klingen. Ein schwerer und ein leichter Klatscher, also etwas Tänzerisches, etwas Federndes. Die ganze klassische Musik ist auf dem Boden des Tanzes entstanden. Mozart war ein Tänzer und hat bei großen Tanzmeistern Unterricht gehabt. Man hat sogar von den Sonaten dieser Zeit gesagt, die sind nichts anderes als ein pantomimischer Tanz, die Sonaten. Und wenn man sie daraufhin hört, merkt man, da sind Gestalten drin. Ne? Uwe Klimt, Pianist, Gründer der Studienstätte Tempo Giusto. Ich zeige Ihnen das mal an einer Sonate von Haydn. Das ist ein ganz bekanntes Stück in D-Dur, die würde ich jetzt heute so spielen, nach dem, was ich da erfahren habe. Wenn man sie heute so normalerweise hört, würde das wahrscheinlich so gehen. Das Beste wäre, wir würden es mal versuchen jetzt zu tanzen, ja? Nur das kann man nicht hören, ja? Also das wirklich mal mit den Füßen. Man muss eigentlich die klassische Musik mit den Füßen hören. Schnell, schnell. Wir kommen immer zu spät, auch wenn wir zu früh sind. Paul Virilio, Geschwindigkeitstheoretiker. Zeit verlieren heißt gewinnen. Jean-Jacques Rousseau. Das habe ich schon als Kind gemerkt, dass, wenn es in den Ferien spannend war, im Urlaub merkte ich es daran, dass die Zeit A, unglaublich schnell vorbeiging und B, hinterher viel länger schien als die Zeit zu Hause. Adolf Muschk, Schriftsteller. Ich dachte, was passiert da eigentlich? Offenbar ist Zeit ganz was anderes, als was die Uhr misst. Und das weiß im Grunde jeder von uns. Und wir werden einfach durch unsere Arbeitsabläufe und durch unsere Selbstrationalisierung gezwungen, es zu vergessen. Und dann kommen wir auch auf barbarische Ewigkeitsbegriffe, irgendwie jenseits dieser Zeit, statt zu wissen, dass alles, was uns an Ewigkeit zugänglich ist, in dieser Zeit ist. Je mehr wir versuchen, der Zeit etwas Sinnvolles abzuringen und um jede Minute kämpfen, die sinnvoll gestaltet werden muss, umso mehr bringen wir uns in eine Abhängigkeit, die uns sehr viel Freiheit nimmt. Also im Grunde wird dadurch, dass wir versuchen, die Zeit so ökonomisch zu nutzen, teilweise ein Dauerzustand im psychischen Erleben erreicht, der eine ständige Angespanntheit bedeuten kann. Rolf Werres, Professor für Medizin und für Psychologie, Krebsforschungszentrum Heidelberg. Ich muss ständig nützlich sein, ich muss ständig effektiv funktionieren. Ich blicke ständig auf zu erreichende und zu verwirklichende Ziele und es spricht einiges dafür, dass dieser lineare Umgang mit Zeit, also dieser zielorientierte Umgang mit Zeit, zu Fehlsteuerungen im menschlichen Organismus führt, da er die natürliche Rhythmik unseres Körpers überlagern kann. Wir haben bestimmte Aktivitätskurven in unserem Tagesprofil, wo wir zu bestimmten Zeiten eher effektiv sind, zu anderen Zeiten eher auf Entspannung hin gepolt sind von unserem Nervensystem her. Das wird ja alles nicht berücksichtigt bei dieser Art von linearem Umgang mit Zeit, mit Terminen. Schnell, schnell, wir kommen immer zu spät, auch wenn wir zu früh sind. Zeit verlieren heißt gewinnen. Noch so eine Stelle, wo dieses schwer leicht zum Tragen kommt. Jam. Zum Begleitung. Bam, bam, bam, bam, bam. Statt. Also dieses weiter pochende, eilende, jetzt in ein tänzerisches, federndes umgewandelt, das würde dann eben so gehen. Und dazu eine Melodie. Lauter Gesten, rechts eine Geste, links, das könnte man jetzt in Gesten umwandeln, so im Sinne dieser alten Tanztradition. Da ist jetzt wirklich Raum, um sich zu bewegen dazu. Wenn ich das jetzt durcheile, klingt das so. Also mir hat schon mancher Musikwissenschaftler gesagt, dass bei den heutigen Interpretationen, also es sind Musikwissenschaftler, die also nachmittagelang und tagelang ganz viele verschiedene Platten sich anhören. Und sie stellen fest, es gibt kaum noch große Unterschiede, es ist alles letztlich gleich. Und es wird beklagt, der Verlust des wirklich individuellen Spiels. Der Teufel, erinnern Sie sich, das ist ja der Eilige. Ja? Das ist der, der zugeschaut hat, wie das gemacht worden ist und hat gesehen, wie es funktioniert. Er hat gesehen, ja, das sind die Gesetze der Atomphysik, die Gesetze des genetischen Codes, die Gesetze der Mathematik und so weiter. Das hat er alles natürlich auch verstanden, ein intelligenter Engel. Das ist ja ein Engel. Ne? Und sieht dann, ja, warum sollen das dann so langsam gehen? Das kann ich doch viel schneller. Ne? Deshalb, der Teufel, der heißt ja Luzifer, ne? Der Lichtbringer. Das ist derselbe wie der Prometheus, der das Feuer vom Himmel gebracht hat. Nicht wahr? Der hat kapiert, wie der liebe Gott das gemacht hat, wie das nämlich aufwärts geht. Die Grundgesetze, da hat er verstanden, von Physik und Chemie und Biologie und so weiter. Dann sagt er, naja, dann muss ich doch die Welt schneller verbessern können. Warum soll ich denn da so lange warten? Er sagt, also jetzt machen wir das mal ein bisschen schneller und effizienter. Und was dabei passiert, ist klar. Es wird eben dabei diese Raserei von, also diese Instabilität, dieser Wettlauf zu Raserei und Einfalt wird eben dabei ausgelöst. Weil er glaubt, er kann es besser, muss er es falsch machen, weil er nicht die Zeit hat, wirklich zu bewerten, ob etwas besser oder schlechter ist. Das ist die Krise, in der wir stecken. Exkurs zu einem Gelehrten, Peter Kafka, Astrophysiker. Es hat jemand eine tolle Idee, wie wir ein Problem lösen können, weil das ja kein dummer Mensch ist und die meisten anderen viel weniger verstehen als er, glauben es ihm alle, machen es auch, also nehmen wir Beispiel Atomenergie oder Gentechnik oder irgend so etwas, ne, beseitigen dadurch sehr viel von den vorhandenen Strukturen. Das heißt, die Welt wird sozusagen, die Nachbarschaft im Raum der Möglichkeiten wird beträchtlich verarmt. Wir bauen Vielfalt ab, ersetzen sie sozusagen durch Einfalt. Das führt dazu, dass nun bei den neuen Problemen, die auftauchen als Folge der sogenannten Problemlösung, jetzt die Auswahl der Möglichkeiten zur neuen Problemlösung ein bisschen kleiner geworden ist. Deshalb kommt natürlich die nächste Entscheidung noch ein bisschen schneller. Das wird zunächst auch wieder als Vorteil gesehen, dass wir jetzt fähig sind, noch schneller Entscheidungen zu treffen. Dadurch wird noch mehr Vielfalt durch Einfalt ersetzt. Nächste Entscheidung kommt noch schneller. Und wir sehen, wir sind hier in einem Wettlauf, das ist eine echte Instabilität. Raserei und Einfalt verstärken sich gegenseitig und es geht abwärts. Die Komplexität, die wirkliche Komplexität wird abgebaut. Es entsteht dabei natürlich ein ungeheuer kompliziertes System immer noch. Deshalb reden alle von Komplexität. Aber sie wird aber nicht aufgebaut, sondern sie wird abgebaut. Und die Bruchstücke, die erscheinen uns dann eben kompliziert. Die Sachen passen nicht mehr zusammen. Es geht alles nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Ich unterscheide deshalb gerne zwischen Komplexität und Kompliziertheit. Also das, Komplexität ist das, was gelungen ist. Und das ist deshalb gelungen, weil die Zeit ausgereicht hat, um wirklich zu entscheiden, ob etwas gut oder schlecht ist. Deshalb habe ich also die Schlagworte Vielfalt und Gemächlichkeit immer benutzt als Voraussetzungen jeder wirklichen Wertschöpfung. Vielfalt und Gemächlichkeit sind die logischen Voraussetzungen aller Wertschöpfung im Schöpfungsprozess, in jedem Schöpfungsprozess in der Welt. Eben für die Entscheidung über neue Dinge uns genügend Zeit zu lassen und das im Kleinen auszuprobieren und nicht gleich global zu verwirklichen. Das heißt, diese Bedingungen müssen wir versuchen wiederherzustellen, in der Welt zu organisieren, sozusagen verfassungsmäßig. Wenn Sie 24 verschiedene Stoffe in der Atmosphäre haben, die im Prinzip miteinander wechselwirken könnten, um alle Möglichkeiten dieser verschiedenen Wechselwirkungen auszuprobieren, müssten Sie sozusagen so viele Situationen sich anschauen, im Prinzip jedenfalls, wie es Teilchen im Weltall gibt. Und da ist natürlich völlig klar, das kann mit Sicherheit nicht gehen. Auch wenn das ganze Weltall ein einziger Computer wäre und viele Weltalter lang rechnen würde, könnte er das nicht in den Griff kriegen. Schnell, schnell, wir kommen immer zu spät, auch wenn wir zu früh sind. Zeit verlieren heißt gewinnen. Wenn es irgendeinem solchen Untersystem gelingt, schneller zu sein als die anderen vorhandenen Strukturen, dann besteht offensichtlich die Gefahr, dass Dinge, die scheinbar besser sind, eben dann andere Dinge verdrängen können. Beispiele dafür haben Sie die Krebszelle, nicht? Ich meine, die Krebszelle macht halt die Entdeckung, dass sie sich viel, viel besser vermehren kann, als wenn sie sich an ihre Anweisungen hält. Und naja, und dann macht sie halt diesen betreffenden Befallenen kaputt innerhalb kurzer Zeit. Oder eine Seerose auf einem Teich, nicht wahr? Die also auf die Idee kommt, dass sie ja den ganzen Teich bedecken kann, wenn sie sich genügend schnell vermehrt. Und sie schafft das auch tatsächlich. Und naja, dann weiß man, da stirbt dann alles unter dieser Seerose ab. Und dann ist das auch wieder ein solcher lokaler Untergang, aber es ist nicht der Weltuntergang, denn es sind ja genügend andere Teiche da und es kommt immer wieder das von draußen herein. Nun sehen Sie aber, welche Krise hier droht. Wenn in einem endlichen System diese ständige Beschleunigung weitergeht, dann führt das dazu, dass schließlich diese Krise global werden kann. Dass eben nicht mehr was von draußen reinkommt, was diese lokalen Untergänge heilen kann. Und wenn also die ganze Erde von einem solchen Phänomen erfasst wird, wie vom Krebs oder von der Seerose sozusagen, dann droht die Sache offenbar schief zu gehen. Es ist keine gerade Linie, sondern es gibt eine Temposchicht, so nenne ich das, ja. Und in dieser Schicht, da können Sie sich schneller oder langsamer bewegen, es wird derselbe Inhalt zum Vorschein kommen. Bei dem einen schneller, oder heute spiele ich schneller, morgen spiele ich etwas langsamer, solange ich in dieser Schicht bleibe. Dann gibt es einen Moment, wo es umkippt, ich kann es gleich an einem Beispiel demonstrieren, da entsteht eine neue Qualität, eine neue Sache. Und da können Sie sich auch schneller und langsamer bewegen. Da sagen die einen, das ist mir zu schnell, wie der das spielt, ich spiele es langsam, aber sie sind immer noch in der zweiten Schicht. Es ist wie so ein Siedepunkt. Ja? Das ist vielleicht ein ganz guter Begriff. Der es gibt da so ein Phänomen im ersten Satz der Pathetik. Da muss man in der linken Hand ganz schnell hintereinander ein unteres C, ein oberes C spielen, also ein Tremolo. Ja? Und im heutigen Tempo klingt das so. Wenn ich das jetzt reduziere, ich hoffe, das geht auch übers Mikrofon, hört man, dass auf einmal etwas Neues entsteht. Hören Sie mal zu. Haben Sie gehört? Auf einmal hört man eine Bewegung von einem unteren zu einem oberen Ton und die wird als Bewegung erlebt. Und vorher ist es ein durchgehender Klang, ein vibrierender, zitternder Klang. Ich reduziere, jetzt kommt der Punkt, der Siedepunkt oder Gefrierpunkt, wie Sie wollen. Ne? Und auf einmal ist das Bewegung. Es entsteht aus einem Klang ein bewegliches Element. Ich bin langsamer geworden, aber letztlich beweglicher. Denn vorher habe ich nur gehört, wenn ich das mal so nachahmen darf. Und dann ist es so ein stehender, zitternder Klang, möchte ich mal sagen. Ne? Vibrierend. Also die Bewegung ist anders. Und jetzt wird es langsamer und beweglicher. Ja. Exkurs zu einem Hörforscher, Fred Warnke. Gleich, nach einer kurzen Pause, wirst du abwechselnd von links und von rechts jeweils ein Quatschwort hören. Quatschworte sind also Worte, die es eigentlich gar nicht gibt. Immer wenn du ein solches Quatschwort gehört hast, sprichst du es sofort deutlich nach. Das ist auch schon alles. Jetzt geht es los. Evi. Evi. Evi. Edi. Edi. Epi. Epi. Evi. Evi. Edi. Evi. Eki. Efi. Eki. Efi. Evi. Evi. Evi, Evi. Ach Mann. So, sag's mir, was bei dir vorgegangen ist. Ja, während dieses. Das hat dich ganz schön durcheinander gebracht. Ja. Ich nenne das Echo hören. Kann das sein? Du hast es dir nochmal angehört im Kopf? Alle Gs, also von den vier Gs, die vorkamen, hast du drei als D identifiziert. Das heißt, das G und das D, die auch sehr ähnlich klingen, ja von ihrer Frequenzstruktur sehr ähnlich sind, sind bei dir nicht scharf genug unterscheidbar gewesen unter diesen Voraussetzungen. Das waren typische Klassenvoraussetzungen, nämlich 50 dB Störlärm und 65 dB Nutzschall. Der Hörforscher, Therapeut und Erfinder diverser Hörgeräte, Fred Warnke, hat Messungen durchgeführt und herausgefunden, dass Grundschüler heute in ihrer akustischen Wahrnehmung um zwei Drittel langsamer takten als Kinder noch vor 10 Jahren. Wenn diese Messungen nicht widerlegt werden, ist der Beweis erbracht, dass unser empfindlichstes Organ, das Gehör, dem Ansturm diffuser und lärmender Sinnesreize nicht standhält. Fred Warnke misst die sogenannte Ordnungsschwelle. Sie ist der kleinste Abstand zwischen zwei Sinnesreizen, den wir brauchen, um diese Sinnesreize gerade noch in eine Reihenfolge, also in eine zeitliche Ordnung zu bringen. Wir können davon ausgehen, dass unsere Gehirnaktivität getaktet ist. Dadurch wird es überhaupt erst möglich, Unterscheidungen zu treffen. Diese Ordnungsschwelle liegt bei 30.000stel Sekunden. In diesem Rhythmus öffnen und schließen sich Wahrnehmungsfenster, normalerweise. Wenn also die akustische Ordnungsschwelle sich zu sehr dehnt, dann wird das Wahrnehmungstempo so sehr gebremst, dass mehr Informationen durch ein Fenster kommen und diese Informationen nicht mehr genau unterschieden werden können. Eine verlangsamte Ordnungsschwelle, daran besteht nun kein Zweifel, eine verlangsamte Ordnungsschwelle bedeutet, dass der betreffende oder das betreffende Kind den stetigen Fluss der Sprache nicht so fein strukturiert abtasten kann, wie es erforderlich wäre, um jeden einzelnen Laut zu verstehen und zu verarbeiten. Es sind die Explosivlaute oder Plosivlaute, wie sie auch genannt werden, oder auch Verschlusslaute, typischerweise B, D, K, T, P. Wenn Sie sich den Ablauf meinetwegen des Wortes Takt, Takt vor Augen führen könnten, und das kann man, indem man es auf einen Oszillographen schreibt, dann kommt zunächst das anlautende T mit einer Länge von ungefähr 30, 40 Millisekunden. Das ist genau unsere Ordnungsschwellenlänge. Dann kommt eine Pause von 50 Millisekunden, bevor das A überhaupt zu hören ist. Das A ist sehr lang, das ist ungefähr 150 bis 200 Millisekunden lang. Und dann kommen dicht hintereinander das K und das T, also die beiden auslautenden Explosivlaute. Und die sind wieder beide nur in der Größenordnung von 40, allenfalls 50 Millisekunden und sind wiederum kurz getrennt durch eine Pause. Das heißt, oszillografisch ist das wunderschön wahrnehmbar und für jemanden, der eine normale Ordnungsschwelle hat, der hört dann auch wirklich Takt. Während jemand, der keine normale Ordnungsschwelle hat, etwas Verwischtes hört. Bei dem kommt das K und das T in dasselbe Fenster, in dasselbe Erkennungsfenster. Was er hört, wissen wir nicht zu sagen. Und er weiß nicht einmal, dass er falsch in Anführungszeichen hört, denn er hat ja kein Vergleichsnormal. Er weiß ja nicht, dass Leute, dass Kinder, Menschen mit einer normalen Ordnungsschwelle wirklich das K und das T noch sorgfältig voneinander unterscheiden können. Kinder reagieren auf den hochtourigen Andrang der Reize mit der Verlangsamung ihrer Wahrnehmung. Sie büßen an Wahrnehmungsgenauigkeit und Unterscheidungsfähigkeit ein. Eine fatale Abwärtsspirale kommt in Gang. Denn wenn Kinder ungenau hören, sprechen sie ungenau. Und wenn ihre Wahrnehmungsorgane unempfindlicher werden, verlangen diese Kinder erst recht nach noch mehr Erregung. Zugleich beginnen sie sich gegen das Übermaß an Input mit immer dickeren Häuten zu schützen. Medien ihrerseits versuchen mit möglichst spitzen und zielgerichteten Harpunen die Dickhäuter zu erreichen. Produzenten und Konsumenten treiben gemeinsam die Spirale medialer Hochrüstung weiter. Produzenten beschleunigen die Aussendung von Reizen, Konsumenten werden Träger. Die Sendeantennen werden ausgefahren, Empfangsantennen werden eingezogen. Und die Empfänger selbst verlangen nach noch stärkeren Sendern. Ich will doch gerne Fische fangen. Oder eine Eimer. Oder eins gerne Fische fangen. Oder eine. Wenn man das Eimer singen will. Aber er jetzt gesagt hat, als meine Tochter sagte mal, bitte, Papa, lies nicht so schnell vorlesen. Sonst entstehen die Bilder nicht in mir. Großartig, was da meine Tochter festgestellt hat. Ja? Wenn ich also zu schnell lese, hat sie keine Zeit, die Bilder in sich wachsen zu lassen. Ich habe da mal umgekehrt den Versuch gemacht, eine Nachricht rausgepickt, wo es um Mord und Totschlag wieder mal ging, wie so üblich, so in jeden Nachrichten kommt das mindestens zwei, dreimal vor, und die versucht mal ausdrucksvoll zu sprechen für mich und auch mal vor ein paar Freunden. Ich glaube, wenn das die Nachrichtensprecher machen würden, wirklich dem Sinn entsprechend, mit gewissen, nicht mit Pathos, aber mit Ausdruck, solche Nachrichten zu vermitteln, den Menschen würden die Haare zu Berge stehen, was jeden Tag los ist. Man würde es kaum aushalten, ne? Aber dadurch, dass das so alles so flott über die Zunge geht, geht das eben auch so ganz leicht an einem vorbei. Uwe Klimt, Pianist, Gründer der Studienstätte Tempo Giusto. Was für eine schöne Melodie. Also, wenn ich jetzt das Tempo reduziere, da kommt mir das oft so vor, wie wenn ich einen Gasevorhang wegschiebe, auf einmal erscheinen Dinge, die vorher nicht sichtbar, nicht hörbar waren, nämlich Melodien. Ja? Da, da, da, da, di, da, da, da. Und ich frage mich, warum darf das nicht singbar sein? Ja? Na gut, man kann behaupten, das sind so Passagen, die Mozart schnell gespielt haben wollte, aber das kann man durchaus auch in Zweifel ziehen. Da sind so viele feine Kurven drin und Wendungen, ne? Da, auf, ab. Das ist nicht nur so ein leeres Passagengeklingel. Und wenn man in die mal wirklich einsteigt, in diese Wendungen, in diese Figuren, die da drin sind, dann fängt das an, eine lebendige, farbige Melodie, ein Melodiereichtum zu werden. Selbst in so einer Kette von lauter 16-Figuren. Schnell, schnell, wir kommen immer zu spät, auch wenn wir zu früh sind. Zeit verlieren heißt gewinnen. Wenn ein Mensch Verhaltensweisen sich angewöhnt, die ein ständiges Aus-der-Balance-Sein bedeuten, ständig hektisch ist und sich nicht die Ruhe nimmt für die Verdauung und so weiter, da schädigt er ja ständig seine eigene Struktur, sein eigenes Gewebe und hinterlässt auch selbst im Grunde Gifte. Exkurs zu einem Krebsforscher, Rolf Werres, Professor für Medizin und für Psychologie, Krebsforschungszentrum Heidelberg. Und jeder Atemzug ist eine Beziehung zwischen dem Ich und dem Rest der Welt. Und sich diese Rhythmik klarzumachen, ist für mich was ungeheuer Spannendes. Das kann ich nur, wenn ich mich freimache zeitweise von diesem linearen Umgang mit der Zeit. Erst dann komme ich überhaupt dazu, bewusst zu atmen. Ich kann nur bewusst atmen im Zustand von Nichtstun. Der sterbende Mensch ist in der allerhöchsten Intensität oft mit dieser Frage konfrontiert. Er weiß ganz genau, dass jetzt nur noch wenig Zeit da ist. Und sich dann aber in dieser wenigen verbleibenden Zeit wieder so reinzupowern, also jetzt diese Zeit unbedingt nützlich verbringen zu müssen, das wäre völlig widersinnig. Ja? Das heißt, da kommt für manche Menschen eine Fähigkeit überhaupt erst in den Horizont, sowohl die verbleibende knappe Zeit irgendwie zu gestalten, als auch sich ihr hinzugeben. Also ich kann nur sagen, dass ich im Umgang mit Menschen, die in dieser Lebensphase sind, einen ganz wesentlichen Lernschritt für mich selber erreicht habe. Dass der Umgang mit der verbleibenden Zeit intensiver wird, fast immer, weil es so, wie man es bisher gemacht hat, keinen Sinn mehr macht. Die viele Post, die ich so kriege, die sortiere ich erstmal nach dringlich und nicht so dringlich. Und das, was nicht so dringlich ist, kommt in so Hängeregister von A bis Z nach Absender und da schmort das so vor sich hin, bis irgendwann der Betreffende sich wieder meldet. Das heißt, ich kann das ja auch abgeben, nicht? Also diesen Druck. Nicht? Wenn ich etwas als nicht so wichtig ablege und der Absender empfindet, aber dass es wichtiger ist, als ich es finde, dann kann er sich ja wieder melden. Ich denke oft an meine Kindheit zurück, immer mehr. Und wenn ich zum Beispiel kürzlich in meiner Heimatstadt wieder auf einer Wiese spazieren ging, von der ich ganz starke Erinnerungen hatte, dass ich da früher tagelang als Kind verbracht habe, da ist mir das mal ganz bewusst geworden. Heute gehe ich spazieren, um mich zu erholen, um die Zeit nicht so linear zu gestalten, aber es ist auch schon wieder eine Um-zu-Perspektive dabei, nicht? Selbst im sich gehen lassen, selbst in der Erholungsphase, die ist schon wieder zielorientiert. Da renne ich schon wieder durch diese Wiese, um mich zu bewegen, um Luft zu schnappen, um etwas für meinen Körper zu tun. Da bin ich schon wieder, selbst in dieser als Erholung definierten Umgangsweise mit mir, in linearem Tun. Demgegenüber habe ich als Kind auf dieser Wiese Entdeckungen gemacht. Also was habe ich da alles entdeckt? Da habe ich die schönsten Erinnerungen dran. Also von den Molchen angefangen, die in den kleinen Gräben herumschwammen, bis zu den vielen verschiedenen Blumen und allen Käfern, die da auf diesen vielen verschiedenen Blumen sich herumtummelten. Da gibt es diese wunderschöne kleine Sonate, Opus 79 G-Dur. Da ist im letzten Satz ein Rhythmus, der geht so. Lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang. Ne? Ein Rhythmus. Kurz, lang, kurz, kurz. Wenn ich den jetzt so klopfe, ist er kaum noch wahrnehmbar. Man kann ihn noch analysieren mit dem Verstand. Ah ja, das ist lang, kurz, kurz. Aber man kann ihn nicht mehr mitatmen oder wirklich einsteigen. Man kann ihn... Ich kann ihn auch so klatschen. Nun ist er viel zu langsam geworden. Nicht mehr mitfühlbar. Verständlich, man kann ihn nachvollziehen. Aha, lang, kurz, kurz. Also... Da gibt es irgendwo eine Grenze in beiden Richtungen. Gut, Beethoven hat in diesem letzten Satz diesen Rhythmus komponiert. Ja. Lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang, kurz, kurz, lang. Jam, da, da, dam, da, da, dam, da, da, da, ja, da, da, da. Also Rhythmus verschwindet durch Schnelligkeit. Ja? Ein ganz wichtiges Phänomen, was man auch jetzt übertragen kann aufs allgemeine Leben. Ja? Durch die Geschwindigkeit... Es gibt einen herrlichen Aufsatz von Friedrich Nietzsche über Muße und Müßiggang. Da beschreibt er, wie damals, 1880, beschreibt er, wie in die Arbeitswelt Hektik und Mechanismus getreten ist. Und die Menschen haben die Melodie der Bewegung verloren. Wobei er nicht meint, dass die Menschen gesungen haben zur Arbeit, was sie ja auch haben, sondern er meinte, früher hatten die Menschen, wenn sie sich bewegten bei Tätigkeiten, da war eine gewisse Melodie drin in der Bewegung. Die hatte Rhythmus, die hatte Leben. Ja? Und in unserer heutigen Zeit ist alles hastig, da ist keine Melodie drin. Er sah also die menschliche Bewegung als Melodie an. Prestississimo, dieses Wort stammt von Mozart, der sich über das Herabhudeln seiner Werke schon damals beschwerte, denn die Beschleunigung ist nicht ein Kind des 20. Jahrhunderts, sondern in des 19. Jahrhunderts. Da fing die Beschleunigung auf allen möglichen Lebensgebieten an, bis hin zum Verkehrswesen ja dann, aber auch schon in der Musik durch die Virtuosen vor allem, die ja gar nicht so sehr die klassischen Werke spielten, sondern ihre selbst komponierten Bravourstücke und damit zeigten, was sie alles gelernt haben. Also die immer vollkommener werdende Technik und die immer vollkommener werdenden Instrumente, was so den äußeren Klang anbelangt, die gaben natürlich viel mehr her. Man konnte also sehr viel zeigen und das war eigentlich so der Ansatz dieser Virtuosen, die heute alle vergessen sind. Es gibt die These, dass ein Kopist, also ein Mann, der Noten kopiert, circa 99 Jahre brauchen würde, um das Werk Mozarts zu kopieren. Mozart aber hat, wie wir wissen, nur 30 Jahre in seinem Leben geschrieben, komponiert. Und wir stehen hier vor einer Frage, die nahezu nicht zu lösen ist. Die Frage wird aber noch brisanter dadurch, dass man nun draufkommt, dass er viele Stunden des Tages spielend verbracht hat. Also nicht Musik spielend? Nein, Kartenspielend zum Beispiel, Tarock spielend. Exkurs zu einem Mozartforscher. Günter Bauer, Professor am Mozarteum in Salzburg. Ich habe jetzt dieses Jahr 1779, es ist sein vorletztes Salzburger Jahr, durchforstet. Das geht besonders gut dadurch, dass die Schwester Nannerl ein Tagebuch geführt hat und Wolfgang Mozart aus Jux und Tollerei mit Tagebuch geführt hat. Und da kann man nun sehen, dass im Hause Mozarts jeden Tag, sie haben damals schon am Hannibalplatz gewohnt, jeden Tag nachmittags gespielt worden ist und zwar mindestens 3 Stunden. Das heißt, es war natürlich gar nicht eine Ausnahme, auch in den anderen Salzburger Bürgerhäusern, bei den Hagenauers, bei den Schiedenhofens, überall wurde gespielt. Das Spiel war ein Teil des täglichen Lebens. Bis 4 Uhr durfte man nicht Karten spielen, das war strengstens verboten. Also hat man bis 4 Uhr Pölzl geschossen und um 4 Uhr hat man begonnen, Karten zu spielen. Und da hat man dann bis 7 Uhr Karten gespielt und dann ist man in den Mirabellgarten gegangen, spazieren gegangen oder man ist ins Theater gegangen. Eine normale Arbeit geleistet an den Vormittagen. Man ist sehr früh aufgestanden, man ist täglich zur Messe gegangen und dann hat man seine Arbeit verrichtet. Also entweder musste er natürlich zu Proben in den erzbischöflichen Hof oder er musste die Messe dirigieren oder er musste also seinen Dienst versehen, er war ja Hofbediensteter, oder er ist gesessen und hat jeden Vormittag 2, 3, 4, 5 Stunden komponiert und dann sicher auch in den Nächten. Aber trotzdem haben wir keine Erklärung dafür, wie diese unbeschreibliche Arbeitsleistung zustande gekommen ist. Spielend, spielerisch, und das hat eine Wechselwirkung. Für mich hat das Spiel eine animatorische Funktion, praktisch das Warmlaufen eines Läufers, das Warmwerden. Ich kann mir vorstellen, dass dieses unbegreifliche Genie Mozart, das am Nachmittag sich vergnügt, Freude findet, Lust hat, Glück empfindet mit diesem dreistündigen Tarockspiel. Ich kann mir vorstellen, dass er in dieser Form des Warmgewordenseins, dieses spielerischen, existenziellen Grundverhaltens, setzt er sich dann an den Tisch und komponiert das Divertimento, komponiert ein Duett, komponiert eine Oper, eine Messe. Da ist dann auch die Vielfalt des Spiels transportiert in die Vielfalt der Musik. Zeit verlieren heißt gewinnen. Jean-Jacques Rousseau. Ein herrliches Beispiel, letzter Satz aus der Pathetik, die ich auch mal aufgenommen habe mit einem Hammerflügel. Da schreibt der Schüler von Beethoven, Karl Czerny, über diesen Satz, mit klagendem Ausdruck zu spielen. Ja? Das wäre dieses hier. Nicht stürmisch, mit klagendem Ausdruck. Ich meine, so könnte das stimmen. In einem Konzertheft von vor 3 Jahren las ich, dieser Satz ist voll von apollinischer Heiterkeit. Jetzt frage ich mich, wie geht das auf ein, dasselbe Stück? Es soll klagend sein, mit traurigem Ausdruck, oder voll von apollinischer Heiterkeit? Nun, die apollinische Heiterkeit entsteht tatsächlich, wenn man es sehr schnell spielt, obwohl es ein Mollstück ist. Haben wir es. Ja? Aber das, was ursprünglich drin lag, nach dem Schüler von Beethoven, der es von ihm selber gelernt hat, dieses Nicht-Stürmische und eben Klagende, das kommt nur zum Vorschein, wenn man die Tempi reduziert nimmt. Zu einem anderen Verständnis von Zeit. Ein Exkurs nach Japan. Als ich angefangen habe, in Hamburg zu studieren, dann wurden uns immer Fragen gestellt, wie stellt ihr denn euer Studium vor? Und das war eine Überraschung für mich. Diese Frage kannte ich nicht. Ich konnte gar nicht beantworten. Das wird ja nie in Japan gefragt, wie man sich was vorstellt, was noch gar nicht da ist. Und man fängt einfach an, das erste Buch zu lesen oder den ersten Satz zu lesen oder den ersten Satz zu schreiben. Und dann so immer weiter. Und das, was das wird, ist das Studium. Aber vorher ein Bild davon zu haben, das war mir so fremd. Ich war wirklich erschüttert von der Frage. Yoko Tawada, Schriftstellerin, in Tokio geboren, lebt seit 10 Jahren in Hamburg. Wenn ich ein Projekt sehr gut formuliere für das, was ich noch nicht gemacht habe, tue ich das nicht. Ich weiß ganz genau, dann ist es gestorben, dann ist das Leben aus. Deshalb, ich muss immer Projekte, wenn ich Geld brauche und Projekte schreiben muss, müsste ich richtig das fiktiv schreiben. Ein Projekt beschreiben, das ich auf keinen Fall machen will. Japan hat ein anderes Verhältnis zur Zeit als das Abendland. Dort gibt es keinen Begriff für Zukunft, der unserem vergleichbar wäre. Zukunft entsteht in Japan, wenn in der Gegenwart Lücken bleiben, Leerstellen, in die sich Zukunft einnisten kann. Gegenwart, Geistesgegenwart bringt Zukunft hervor. In der christlichen Tradition Europas wird das Leben auf ferne Ziele ausgerichtet. Zukunft ist die entscheidende Zeit, sei es, dass ein jenseitiges Paradies auf das irdische Jammertal folgen oder dass irdische Paradiese im Diesseits, also in der Geschichte, verwirklicht werden sollen. Auch in der individuellen Lebensgeschichte dominiert der Blick auf das spätere Leben. Zumal in der Erziehung wird Gegenwart der vermeintlichen Zukunft geopfert. Vergangenheit wird dann zur Ressource und auch Gegenwart wird etwas, das man investiert in die Zukunft. Aber die Zukunft bleibt immer in der Ferne. So geht es dem Europäer wie dem Hasen im Märchen vom Hasen und dem Igel. Die zielversessenen Hasen kommen nie wirklich an. Das Leben ist immer anderswo. Ein abendländisches Dilemma. Japaner reden nicht über die Zukunft. Sie reden darüber, was sie jetzt verbessern wollen. Zukunft ist das Offene. Eine schon definierte Zukunft, meinen Japaner, ist bereits Vergangenheit. Japaner lieben Anfänge, also sie suchen das ihr Leben lang. Das sind sie furchtbar gerne und das ist auch überhaupt nichts Entehrendes. Also ein Chef, der ein großes Unternehmen leitet und repräsentieren muss, wird 2 Stunden später irgendwie da eine neue Technik erlernen oder ein neues Hobby anfangen und wird mit dem größten Vergnügen sich unter die Anfänger mischen. Also das wird wirklich auch als Entlastung verstanden, weil Lernen einfach eine vertrauenswürdige Tätigkeit ist. Also der Mensch ist ein lernender Mensch und man fühlt sich eben als Mensch, wenn man lernt. Donata Elschenbroich, Japanforscherin. Diese besondere Bedeutung, die den ersten Jahren zugemessen wird, wo man ja noch davon ausgeht, dass die Kinder mit einem Teil ihrer selbst in der Welt der Götter leben. Also man ist ja nicht sozusagen unmittelbar sofort nach der Geburt ein fertiger Mensch, sondern die soziale Geburt des Menschen nimmt viele Jahre in Anspruch. Eigentlich ist das ganze Leben, also sozusagen eine soziale Geburt im buddhistischen Verständnis. Und dadurch auch eine bestimmte Ehrfurcht vor dem, was Kinder mitbringen und was man vielleicht auch noch in Kindern vermutet, was man gar nicht auf den ersten Blick erklären kann. Kindheit und Zeit. In beiden ist die Geheimgrammatik einer Kultur verdichtet. Europäische Kindheit ist bereits überschattet von der Zukunft. Beeil dich, trödle nicht. Was soll aus dir werden? Also im westlichen Verständnis kommt ja mal das Beste noch. Also die Zukunft ist eigentlich die Verheißung. Und das hat, glaube ich, auch Auswirkungen auf die Einschätzung von Kindheit oder von dem, wie Kinder sozusagen ihre eigene Kindheit auch erfahren. Also als so ein Durchgangsstadium und die ganzen Erwartungen sind auf die Zukunft gerichtet. Während jemand wie der Kurt Singer, der ja Japan sehr genau beobachtet hat in den 30er Jahren, die ganz enorme Bedeutung der Kindheit im Lebensverständnis der Japaner beschrieben hat, als eine Zeit, die eigentlich die bestmögliche ist, die aber schon gewesen ist und an die man Anschluss findet, wenn man sich Kindern zuwendet. Und ich glaube, dass das auch viel erklärt von der besonderen Nähe, die Japaner zu Kindern suchen, wenn es auch nicht immer in unserem westlichen Verständnis so eine sehr spontane Nähe ist. Europa ist auf ein Ziel gerichtet, auf Lösungen, möglichst auf eine einzige richtige Lösung, eben auf den einen Gott. Erst recht in der verweltlichten Religion des Alltags herrscht dieser Monotheismus des Ziels, der Wege entwertet. Dass man also Buddhist, Shintoist und Christ zusammen sein kann, das kennen wir nicht. Wir haben eine Entweder-Oder-Logik, also die digitale Logik des Abendländers, nicht? Die im Grunde eben eine monotheistische Wurzel hat, wenn Sie wollen. Was nicht gut ist, muss böse sein. Ne? Die ist in Japan exotisch. Das ist ein Land des nicht ausgeschlossenen Dritten. Und auch ein Land, wo man auf Grundsatzdiskussionen höflichem Interesse begegnet, aber nicht im geringsten Verständnis. Adolf Muschk, Schweizer Schriftsteller, der sich als Grenzgänger zwischen Europa und Japan versteht. Ich war von einer japanischen Unternehmensgruppe gebeten worden, eine Uni zu gründen. In Japan, eine japanisch-deutsche Universität. Und ich hatte mir eingebildet, sehr viel Geduld mitzubringen für diese Beratung. In den Augen der japanischen Gesprächspartner muss das ungeheuer ungeduldig gewesen sein, weil die schon seit Jahren über diese Gründung beraten und uns hier in Witten beispielsweise durch Einladung von Studenten und Besuche beobachtet haben seit 4 Jahren unter dem Aspekt, ob sie mit uns weiter ins Gespräch kommen wollen. Eckhard Kappler, Professor an der Universität Witten-Herdecke. Und das war mir überhaupt nicht klar. Sondern ich hatte immer das als toll empfunden, dass unsere Studenten eingeladen werden, was es ja auch ist. Aber dass sie sozusagen das zugleich mit ihrem Entscheidungsprozess verbinden, das war einfach unvorstellbar. Es ist Entdeckung von Langsamkeit, vielleicht genauer, es ist Entdeckung des Unterschiedes von Konsens in Japan und Konsens bei uns. Konsens in Japan schließt immer die Durchführung der Geschichte mit ein. Während bei uns ist Konsens, keiner spricht mehr dagegen. Und dann muss es noch umgesetzt werden. Und dann fängt alles von vorne an. Schnell, schnell. Wir kommen immer zu spät, auch wenn wir zu früh sind. Paul Virilio, Geschwindigkeitstheoretiker. Zeit verlieren heißt gewinnen. Jean-Jacques Rousseau. Ein Bauer, der sehr musikalisch war, wo ich Ferien, da machten wir mal Ferien, der schmiedete draußen und klopfte da an seinem Gitter und war so in Tätigkeit. Und dann sang er auf einmal da-di-da-dam, da-dam, da-dam, ja-da-da-da-da. Das Beispiel aus der Pathetik. Er sang es in meinem Tempo. Ich war hoch erstaunt. Denn er hat mir gegenüber gesagt, dass er schnelle Tempi liebt. Und gerade diese Sonate in schneller Version von Jugend auf kennt. Da fragte ich, was ist da los? Er liebt schnelle Tempi, hört schnelle Aufnahmen, ist jetzt draußen, arbeitet mit den Gliedmassen und singt langsam. Das heißt, entgegen seinem eigenen Geschmacksurteil singt er jetzt anders. Da muss irgendwas Tieferes vorliegen. Das fand ich also sehr spannend, diese Beobachtung. Aspekt ist mir begegnet in der Klavierschule von Karl Philipp Emanuel Bach. Da schreibt er in dem Kapitel zum Vortrage, dass es ein Vorurteil sei, es würde den guten Klavierspieler ausmachen, wenn er sehr schnell spielt. Ich versuche es mit eigenen Worten. Er sagt, die Schnellspieler geben mehr dem Gesicht etwas zum Staunen. Man staunt also, wie schnell der spielen kann. Aber sie geben Sie setzen das Gesicht und den Verstand in Verwunderung, aber geben der Seele des Zuhörers nichts zu tun. Das ist interessant. Also, Carl Philipp Emanuel Bach meint, wenn jetzt jemand am Klavier sitzt und Musik vorspielt, dann soll er etwas zu tun geben. Der Seele des Zuhörers etwas zu tun geben. Was ist das? Und da meine ich, das ist dieses tänzerische Element, mit den Füßen hören. Ein Tag kann eine Perle sein und ein Jahrhundert nichts, heißt es bei Keller. Das ist eine japanische Art, die Dinge zu sehen. Und ich glaube, das Denken und das Sehen und das Erfahren, das fähig wäre, die Einzelheit, vergänglich, zerbrechlich, wie ich, als das Verbindlichste, das Allgemeinverbindlichste überhaupt zu sehen. Also paradox, Goethe hat es gesagt, was ist das Allgemeinste, der einzelne Fall? Bei ihm stets, ne? Sonst nirgends. Das ist japanisch, dass man in diesem Blatt in der Gosse oder noch am Baum oder in der fallenden Blüte vom Kirschbaum die Verwandtschaft sieht. Und sich dieser Verwandtschaft in diesem Augenblick erfreut. Im vollen Bewusstsein sogar, nur dank des Bewusstseins, wie vorübergehender ist. Und dazu gehört etwas, glaube ich, was nach der abendländischen Tradition eine fast unerschwingliche Selbstüberwindung bedeutet. Wir wollen alle irgendetwas hinterlassen, was ewig ist. Ne? Ob wir Künstler sind oder nicht, dieser Anspruch, mindestens den Kindern etwas zu hinterlassen, ist westlich und es ist im Grunde möglicherweise ein barbarisches Verhältnis zur Zeit, das dahinter steckt, das uns jetzt einholt und sich an uns rächt in der Durchfunktionalisierung der Zeit, der wir selbst nicht gewachsen sind. Auf NDR 4 hörten Sie »Die Zeit macht nur vor dem Teufel Halt«, Beschleunigung, Entschleunigung und die Entdeckung der Eigenzeit, Beobachtungen von Reinhard Kahl. Es sprachen Siegfried Kernen, Michael Hark und Cornelia Schramm. Ton und Technik Sönke Hennings und Sabine Kaufmann. Realisation Waltraud Heise, Redaktion Ursula Voss. Am kommenden Sonntag hören Sie zur Featurezeit um 11.05 Uhr eine Dokumentation über den Notting Hill Carnival, der alljährlich am letzten Augustwochenende in London stattfindet. NDR 4 Nachrichten. 12 Uhr, Grosny. Nach der Einigung über eine Waffenruhe sind die Kämpfe in der tschetschenischen Hauptstadt heute abgeflaut. Nur vereinzelt sei es zu Feuergefechten gekommen, meldeten die russischen Nachrichtenagenturen. Erstmals seit Beginn der Kämpfe vor 13 Tagen habe es keine Opfer gegeben. Die russische Armee und die Rebellen hatten gestern nach vierstündigen Verhandlungen die Waffenruhe vereinbart. Sie soll im Laufe des Tages nach einem erneuten Treffen der Militärführer endgültig in Kraft treten. Der russische Oberkommandierende Polikowski sprach von einem ersten ernsten Schritt auf dem Weg zu einem Ende des Blutvergießens. Er rechne aber nicht damit, dass die Einhaltung der Waffenruhe in Grosny in der ersten Etappe zu schaffen sei. Bundeskanzler Kohl hat den russischen Präsidenten Jelzin aufgefordert, für ein Ende des Tschetschenienkrieges zu sorgen. Kohl sagte dem ZDF, er habe sich bei seinen Telefonaten mit Jelzin für die Einhaltung der Menschenrechte eingesetzt. Frankfurt am Main. Im Tarifkonflikt des Einzelhandels hat die Deutsche Angestelltengewerkschaft den Arbeitgebern mit einer Ausdehnung der Warnstreiks gedroht. Wenn bis Dienstag keine Einigung in Nordrhein-Westfalen erzielt werde, seien unbefristete Arbeitsniederlegungen möglich, sagte der DRG-Tarifexperte Grape heute. Die Gewerkschaft gehe aber mit großen Hoffnungen in die morgen beginnende Verhandlungsrunde für die 500.000 Beschäftigten der Branche in dem Bundesland. Sie sei allerdings zu keinem Abschluss bereit, der im Niveau unter dem Tarifabschluss von Rheinland-Pfalz liegt. Varianten seien aber möglich. Grape warf den Arbeitgebern vor, sie hätten die Gespräche mit ihrer Ankündigung schwer belastet, die Sonnabendzuschläge grundsätzlich abzulehnen. Hamburg-München. Mehrere Unionspolitiker haben drastische Maßnahmen zur Finanzierung der geplanten Steuerreform ins Gespräch gebracht. Der bayerische Finanzminister Huber, CSU, kündigte in der Bild am Sonntag die Besteuerung von Lebensversicherungen an. Er begründete seinen Vorstoß damit, dass für eine drastische Senkung der Lohn- und Einkommensteuer, wie sie die Reform bringen solle, viele Vergünstigungen abgeschafft werden müssten. Der niedersächsische CDU-Vorsitzende Wulff forderte im Magazin Focus weitere Kürzungen der Staatsausgaben bis hin zur Schließung ganzer Behörden. Als Beispiel nannte er das Bundesumweltamt. Hamburg. Gegen den Autofahrer, der in der Hansestadt bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten erschossen hat, ist Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Das teilte heute ein Polizeisprecher mit. Nach seinen Angaben hat der 65-Jährige bei seiner ersten Vernehmung die Aussage verweigert. Der Mann solle weiter verhört werden. Ziel dabei sei es vor allem, das Motiv des Täters zu ergründen. Der Autofahrer hatte bei einer Verkehrskontrolle am Freitag in Hamburg den Polizisten niedergeschossen. Der Beamte erlag später seinen schweren Kopfverletzungen. Brüssel. Die Serie von Kindesentführungen in Belgien steht nach dem Geständnis des mutmaßlichen Haupttäters offenbar vor der Aufklärung. Nach Angaben der Behörden wurden in einem Garten in Charleroi die Leichen von zwei seit etwa einem Jahr vermissten Kindern gefunden. Bei einem dritten Toten handelt es sich vermutlich um einen Mittäter. Bereits am Donnerstag waren zwei Mädchen im Alter von 12 und 14 Jahren aus einem Keller in der Nähe des Ortes befreit worden. Die Suche nach weiteren Opfern wird fortgesetzt. Der 39 Jahre alte Verdächtige war 1989 wegen Vergewaltigung minderjähriger Mädchen zu 13 Jahren Haft verurteilt, nach 3 Jahren aber wegen guter Führung freigelassen worden. Zeitz. Die evangelische Kirche in Sachsen-Anhalt hat heute mit einem Gedenkgottesdienst an den Tod des Pfarrers Oskar Brüsewitz vor 20 Jahren erinnert. Brüsewitz hatte sich aus Protest gegen die politischen Verhältnisse in der DDR vor der Michaeliskirche in Zeitz mit Benzin übergossen und verbrannt. Magdeburgs Bischof Demke sagte, die Erinnerung an den Pfarrer solle die Menschen heute bestärken, erkennbar und mutig in der Gesellschaft als Christen zu leben. Im Museum Schloss Moritzburg wird am Nachmittag eine Ausstellung zum Gedenken an Brüsewitz eröffnet. Das Wetter? Unter Hochdruckeinfluss ist es heute und auch morgen sonnig oder leicht bewölkt. Die Temperaturen steigen auf Werte um 25 Grad. Nur im Oberharz und an der See bleibt es etwas kühler. Nachts wird es klar und die Luft kühlt sich auf Werte um 13 Grad ab. Morgens bilden sich wieder Nebelfelder. Auch in den nächsten Tagen bleibt es sommerlich und noch etwas wärmer. Die Windvorhersage Deutsche Bucht, Ost bis Südost 3, morgen etwas zunehmend, strichweise diesig. Westliche und südliche Ostsee, schwachwindig, später östliche Winde um 3, diesig im Ostteil Nebelfelder. Soweit die Nachrichten.